ein Fürst ist seines Landes Mann. Ein Fürst ist seines Landes Mann, durch Miede der Körper ohne Seele, durch Miede der Körper ohne Seele. Das beste Teil vermisst und so das beste Teil.